Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 50. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. In der letzten Sendung hatte ich versprochen, Friedells Anspielung auf Lichtenbergs Mädchen nachzugehen. Wieder einmal war es Peter Michael Braunbart, den ich zunächst um Rat fragte, der mich aber an Ulrich Jost in Darmstadt verwies. Von diesem wurde ich freundlicherweise schlauer gemacht, als mir im Rahmen dieser Sendung wiederzugeben möglich ist. Kurz gesagt lebte Georg Christoph Lichtenberg zunächst mit der 23 Jahre jüngeren Maria Dorothea Stechart, seiner vermutlich ersten großen Liebe, die er als knapp 13-Jährige kennengelernt und als 15-Jährige zu sich ins Haus geholt hatte, etwa 2 Jahre in eheähnlichen Verhältnissen. 3 Jahre nach ihrem frühen, von Lichtenberg offenbar tief betrauerten Tod am Faulfieber, vermutlich Rotlauf in Verbindung mit einer Sepsis, lernte er 1783 die damals 15-jährige, damit 26 Jahre jüngere Margarete Elisabeth Kellner kennen, mit der er auch einige Kinder hatte und die er, wie es heißt, um ihre und der noch lebenden gemeinsamen Kinderversorgung zu sichern, 1789, wenige Monate vor seinem eigenen Ableben, ehelichte. Letzteres unter Vermeidung größeren Aufsehens, kopuliert durch Pastor Kahle a publica proclamatione privatim, unter nachgesuchter Dispens vom öffentlichen Aufgebot. Die genaue Anzahl seiner Kinder ist schwer zu ermitteln, da er oftmals versuchte, seine Vaterschaft zu verschleiern. Gesichert sind immerhin 8. Auch die Beziehungen selbst hängte er nicht unbedingt an die große Glocke. Vor allem jene mit Margarete Elisabeth Kellner suchte er, wenn auch mit wenig Erfolg, selbst vor Freunden geheim zu halten. Derartige Lebensentwürfe waren im 18. Jahrhundert zwar seitens der Kirche nicht gerade gern gesehen, dessen ungeachtet, aber durchaus nichts Ungewöhnliches. Im allgemeinen Empfinden jedenfalls weit entfernt von jener Ächtung, die ihnen unserer Tage zuteil würde. Aber auch Friedells Nonchalance, mit der er auf diese Umstände zwar nicht näher eingehen, sie aber doch auch nicht unerwähnt lassen möchte, wäre heute in unseren Breiten schwer vorstellbar. Offenkundig gab es hier seit seinen Zeiten Bewegung, was ich entschieden zu den positiven Aspekten menschlichen Handelns zähle. Allen, die mehr über Lichtenberg wissen möchten, seien Ulrich Josts zahlreiche Publikationen ans Herz gelegt. Zum Einstieg vielleicht Lichtenbergs äußere Erscheinung, eine kritische Ikonographie, erschienen im Wallstein Verlag, und Aphorismen und andere Sudeleien, eine Sammlung lichtenbergscher Texte, erschienen bei Reklam. Zu beiden Büchern finden sich Links auf dem Website der Sendereihe unter http://no-na.net/Friedell. Im Anschluss werde ich zunächst selbst als Nachtrag zur letzten Sendung den 2. Abschnitt über Lichtenberg lesen, um dann fliegend an meinen heutigen Gast Sebastian Meurer zu übergeben. Der Zerleuchter. Über nichts, sagt Lichtenberg, wünschte ich mir mehr, die geheimen Stimmen der denkenden Köpfe gesammelt zu lesen, als über die Materie von der Seele. Die lauten, öffentlichen verlange ich nicht, die kenne ich schon. Allein, die gehören nicht sowohl in eine Psychologie als in eine Statutensammlung. Der Mensch in seiner Besonderheit, in dem, worin er anders ist, in seinen 1000 Heimlichkeiten und Abstrusitäten, Zacken und Zinken, wird in Lichtenbergs Aufzeichnungen lebendig. Sie sind das glänzendste psychologische Aktenmaterial, das sich denken lässt. Die Seelenprüfung wird hier zum ersten Mal wissenschaftlich betrieben, als ein Zweig der empirischen Menschenkunde. Freilich nicht in Form physikalischer Messungen und logarithmischer Reihen, die nie in die Tiefe führen, sondern wissenschaftlich durch den Geist der Objektivität und Exaktheit. Lichtenberg ist der Meister der kleinen Beobachtungen und seine Spezialität die psychologische Integralrechnung. Er ist gleichsam ein praktischer Leibnizianer, der die Perceptions Petites, deren Existenz Leibniz theoretisch entdeckt hatte, nun auch tatsächlich überall in der Wirklichkeit aufzuspüren und zu beschreiben weiß. Er tat sich hierin niemals genug. Es schmerzt mich unendlich, 1000 kleine Gefühle und Gedanken, die wahren Stützen menschlicher Philosophie, nicht mit Worten ausgedrückt zu haben. Ein gelernter Kopf schreibt nur zu oft, was alle schreiben können, und lässt das zurück, was nur er schreiben könnte und wodurch er verewigt werden würde. Zitat Ende. Lichtenbergs ratloser, unbeugsamer Wahrheits- und Selbsterkennungsfanatismus findet seine äußere Form in der vollendeten Natürlichkeit und Reinheit seines Stils, in der ihm nur Lessing und Schopenhauer ebenbürtig sind. Seine Sprache funktioniert mit der Feinheit und Sicherheit einer Präzisionsmaschine. Jeder, auch der scheinbar flüchtigste Satz, überrascht durch seine klassische Ökonomie, Durchsichtigkeit und Prägnanz. Sein Denken ist von einer, man möchte fast sagen, zerleuchtenden Helle, dabei von jener Art Nüchternheit, die das ausschließliche Privileg genialer Köpfe bildet. Menschen von einer so außergewöhnlichen Natürlichkeit haben immer etwas Zeitloses. Und daher kommt es, dass die historischen Züge seiner Zeit nicht recht auf Lichtenberg passen wollen. Er gehörte nur insofern zu ihr, als er ihr vollkommenstes Gegenspiel war. Er war die andere Hälfte, das Supplement seiner Zeit. Und die Zeitgenossen dieser Gattung sind, so oft sie in der Geschichte auftreten, immer die denkwürdigsten und eigenartigsten. Lichtenberg war der scharfe Schlagschatten, den das Licht der Aufklärung warf. Und es ist eine der zahlreichen Paradoxien der Kulturgeschichte, dass dieser Schatten länger und kräftiger sichtbar geblieben ist als jenes Licht. Er war einer jener Geister, die zu klar und zu souverän sind, um allzu tätig zu sein. Es gibt einen Standpunkt der völligen Besonnenheit, auf dem es nicht mehr möglich ist, zu handeln. Eine Sache gänzlich durchschauen, bis zur absoluten Durchsichtigkeit, heißt mit ihr fertig zu sein. Die Blindheit und Beschränktheit des menschlichen Geistes ist vielleicht gar kein so großes Übel, wie die Pessimisten behaupten. Vielleicht ist sie eine Schutzeinrichtung der Natur, um uns lebensfähig zu erhalten. Denn diese Unsicherheit ist einer der stärksten Antriebe zum Leben. Besitzt aber ein Kopf einmal jenen ungewöhnlichen Grad von Helligkeit, so wird die natürliche Folge sein, dass er jeden heftigeren Aktionsbetrieb einbüßt, auch im Geistigen. Alles um ihn herum, Menschen, Ereignisse, Erkenntnisse, Zeitläufe, wird ihm völlig transparent, sodass er sich in der ruhenden Betrachtung genügen darf. Er hat erkannt und bedarf nichts darüber. Was wir wissen, sagt Maeterlinck, geht uns nichts mehr an. Darum hat Lichtenberg gegen die Gebrechen seiner Zeit nie leidenschaftlich Partei ergriffen. Er blieb immer in der Reservestellung eines kühlen Mentors. Dies unterschied ihn von Lessing, mit dem er im Übrigen die größte Verwandtschaft besaß. Wenn ihn etwas ärgerte, wurde er schlimmstenfalls sarkastisch. Aber selbst durch seine schneidendsten Satiren geht ein geheimer Zug von Gutmütigkeit und Indulgenz, wie umgekehrt auch seine ernsthaftesten Äußerungen immer eine feine, oft kaum merkliche Linie von Spott und Ironie bemerken lassen. Es ist jener Spott, der den wahren Denker nie verlässt, jene tiefe Überzeugung, dass nichts wert sei, wirklich ernst genommen zu werden, die selbst einem so tragisch ringenden Geist wie Pascal die Bemerkung entlockte: Le vrai philosophe se moque de la philosophie. Der echte Philosoph ist dem Künstler viel verwandter, als gemeinhin angenommen wird. Das Leben gilt ihm ebenso wie diesem als Spiel, und er sucht, die Spielregeln zu ergründen. Nicht mehr. Auch er erfindet und gestaltet, Aber während der Künstler möglichst viele und vielfältige Individuen abzubilden sucht, zeichnet der Denker immer nur einen einzigen Menschen, sich selbst, den aber in seiner ganzen Vielartigkeit. Jede tief empfundene Philosophie ist nichts anderes als ein autobiografischer Roman. Was Lichtenberg nicht dazukommen ließ, sich aus diesem Gebiete in die völlig freie Welt der Dichtung, zumal des satirischen Lustspiels, zu begeben, war nicht ein Defekt, sondern ein Überschuss. Am völlig freien Gestalten verhinderte ihn seine stets wache Kritik. Hierin berührte er sich wiederum mit Lessing. Auch dieser hätte niemals ein Drama geschrieben, wenn es zu jener Zeit ein anderer besser gekonnt hätte. Aber da es ihm darum zu tun war, auch praktisch zu zeigen, wie er es meinte, war er genötigt, eine Reihe von Paradigmen zu schaffen, die genauso viel und genauso wenig wert waren wie alle Musterleistungen. Nämlich didaktisch sehr viel und künstlerisch sehr wenig. Er war der geniale Regisseur der deutschen Posse und wollte niemals ihr genialer Schauspieler sein. Aber auch im Theater bleibt bisweilen dem Regisseur nichts anderes übrig, als auf die Bühne zu springen und die Sache einmal selber vorzuspielen. Nicht, weil er sich für einen großen Menschendarsteller hält, sondern weil er sieht, dass alle theoretischen Erläuterungen kein lebendiges Bild von der Sache geben und dass er es immer noch am besten machen kann, weil er der Gescheiteste ist. Dies war der Vorzug und Mangel aller Lessingschen Theaterstücke. Lessing war zum Stückeschreiben zu gescheit. Richtete sich Lessings literarische Aktion mehr nach außen, so ging Lichtenbergs Polemik mehr nach innen. Beide haben gekämpft, der eine draußen im Getümmel mit der Welt und ihren Meinungen, der andere in der Stille und Einkehr mit sich selbst und seinen eigenen Gedanken. Darum sollte man beide immer zusammen nennen. Sie bilden vereinigt die wahre geistige Signatur der deutschen Aufklärung, die in diesen beiden Männern eine wirkliche Aufklärung gewesen ist. Katastrophe des Jesuitenordens. Lessing und Lichtenberg durchbrachen die Schranken der Aufklärung auch darin, dass sie gleich Friedrich dem Großen souverän über den Konfessionen standen und alle gleichzeitig verwarfen und tolerierten, während Nikolai und die übrigen Aufklärer sich als ebenso doktrinär und verfolgungssüchtig erwiesen, als es bisher die Orthodoxie gewesen war. Besonders die Jesuitenriecherei, die diesen Orden für alle Finsternis, Gewalt und Hinterlist auf Erden verantwortlich machte, führte in fast allen Ländern Europas zu den rücksichtslosesten Zwangsmaßregeln. Das Signal gab Pombal, der Regenerator Portugals, dessen groß angelegtes Regierungsprogramm als einen der Hauptpunkte die Vernichtung der Jesuiten enthielt. Ein Attentat auf den König gab den Vorwand. Alle Jesuitengüter wurden für den Staat beschlagnahmt, alle Angehörigen des Ordens für Rebellen und Ausländer erklärt und auf ewige Zeiten verbannt. Auch sonst war Pombal energisch bemüht, das Land möglichst rasch auf das Niveau der mitteleuropäischen Staaten zu heben, indem er die Inquisitionsgerichte abschaffte, Gewerbeschulen etablierte, in denen alle herumlungernden Knaben so lange festgehalten wurden, bis sie ein Handwerk erlernt hatten, durch Entlassung zahlreicher müßiger Hofkreaturen die Finanzen regulierte, sodass stets Geld in der Staatskasse war, eine Börse, ein großes Kaufhaus, ein Arsenal, eine Akademie der Wissenschaften errichtete, die Straßenreinigung und den Buchhandel förderte, und dies alles gegen den Willen der Aristokratie, des Volks und sogar des Königs, der nur durch die Angst vor Konspirationen und Mordanschlägen gefügig erhalten wurde. Nach dessen Tode stürzte denn auch alles wieder zusammen. 5 Jahre nach der Vertreibung aus Portugal verfielen die Jesuiten in Frankreich demselben Schicksal. Der König wollte den Orden retten, indem er dem Papst vorschlug, ihn zu reformieren, aber dieser sprach sein berühmtes »Sint ut sunt aut non sint«. Bald folgten auch die übrigen bourbonischen Staaten, Spanien, wo man einen Aufstand in Madrid zum Vorwand nahm, Neapel und Parma. Schließlich blieb Papst Clemens XIV. Nichts übrig, als den Orden aufzuheben. Im darauffolgenden Jahre starb er, und man beeilte sich, auch dies den Jesuiten in die Schuhe zu schieben. Offiziell geduldet waren sie schließlich nur noch unter der griechischen Katharina und dem protestantischen Friedrich, der sich auch hier die Gelegenheit zu einem Witz nicht entgehen ließ, indem er nach Rom schrieb, über den König von Preußen habe das päpstliche Breve keine Gewalt. Unter diesen Umständen waren die Jesuiten darauf angewiesen, unter allerlei Deckformen und Falschmeldungen ihr Dasein weiterzufristen und ihre Macht zu einer völlig unterirdischen zu machen. Vor allem versuchten sie, sich in allerlei anderen Gesellschaften einzuschleichen, zum Teil in solche von völlig entgegengesetzter Tendenz. Man traf sie nicht selten unter den Freimaurern und Illuminaten, und ihre Fähigkeit, alles sein, sich in alles verwandeln zu können, von der wir im ersten Buch gesprochen haben, zeigte sich noch einmal aufs Glänzendste. Jetzt wurden sie sogar Freigeister und Freunde des Lichts. Die Illuminaten. Der Gründer des Illuminatenordens, der Ingolstädter Professor Adam Weishaupt, war selber ein Zögling der Jesuiten gewesen, später aber zu ihrem erbitterndsten Verfolger geworden. Die zwei Grundprinzipien der neuen Vereinigung, die sich binnen kurzem über ganz Europa ausbreitete, straffe Organisation und strenges Geheimnis, waren den Jesuiten abgelernt. Wie überhaupt der ganze Bund als eine Art Gegenstück und Widerpart des Jesuitentums gedacht war. Sehr bald aber begannen Rechthaberei, Eitelkeit, mystischer Formelkram und Wichtigtuerei in ihn einzudringen, und er wurde eines der Hauptbetätigungsfelder des politischen Strebertums, das sich in Ermangelung des Parlamentarismus damals noch in solchen Formen flüchten musste. 1784 wurde er infolge jesuitischer Umtriebe in Bayern verboten. Die Vertriebenen fanden aber in anderen Ländern bereitwillige Aufnahme. Welche große Bedeutung man ihm beimaß, zeigt ein merkwürdiges Buch Karl Friedrich Barths, eines Abenteurers und zweifelhaften Literaten, der aber eine Zeit lang ein ziemlich ausgebreitetes Renommee besaß. Briefe über die Bibel im Volkston, erschienen 1782. Es schildert das Auftreten des Heilands als eine raffiniert inszenierte Komödie der Essener, einer geheimen Gesellschaft, die schon damals überall ihre Logen gehabt haben soll und in den Tendenzen und Praktiken, die ihr von Barth zugeschrieben werden, sehr deutlich an die Illuminaten erinnert. Knigge. Während vom Illuminatenorden, der binnen weniger Jahrzehnte an geistiger Auszehrung starb, heute kein Mensch mehr spricht, hat eines seiner rührigsten Mitglieder sich bis zur Gegenwart einen wohlbekannten Namen bewahrt. Es ist der Freiherr Adolf von Knigge, der 1788 sein Werk Über den Umgang mit Menschen erschienen ließ. Knigge war als ziemlich skrupelloser Vielschreiber einer der frühesten Repräsentanten jener Buchindustrie, die sich lediglich nach Verlegeraufträgen und Publikumswünschen orientiert und teilte das Los aller Autoren, die bloß schreiben, um zu gefallen, dass er nach einem halben Menschenalter bereits tödlich langweilig war, weil es eben nichts Uninteressanteres und Geistloseres gibt als einen Menschen, der denkt und gestaltet, was ein anderer haben will. Eine Ausnahme macht nur sein Umgang mit Menschen, von dem er selbst in der Vorrede sagt, er habe ihn nicht so flüchtig hingeschrieben, wie wohl andere seiner Arbeiten. Ich will, fügt er hinzu, nicht ein Komplimentierbuch schreiben, sondern einige Resultate aus den Erfahrungen ziehen, die ich gesammelt habe, während einer nicht kurzen Reihe von Jahren. In der Tat ist das Werk nicht das, wofür es allgemein gilt, ein Kodex des guten Tons, sondern ein Beitrag zur praktischen Lebensphilosophie. Es handelt, hausbacken und doch nicht ohne ein gewisses Raffinement, schlechterdings über den Umgang mit allem und allen. Mit den verschiedenen Temperamenten und Altersklassen, Ständen und Berufen, mit Eltern und Kindern, Verliebten und Verheirateten, Freunden und Frauenzimmern, Gläubigern und Schuldnern, Lehrern und Schülern, Fürsten und Hofleuten, Gelehrten und Künstlern, Gästen und Gastgebern, Feinden und Geschäftsleuten, Dienerschaft und Nachbarschaft, ja sogar vom Umgang mit sich selbst und mit Tieren. Angenehm und flüssig, breit und banal, mit verstecktem Humor und gründlicher Kenntnis der menschlichen Oberflächen geschrieben, enthält es eine große Anzahl brauchbarer Lehren, die oft selbstverständlich, aber immer gescheit, im moralischen Teil allerdings bisweilen rhetorisch und hypokratisch sind. Denn es ist ganz unverkennbar, dass der Verfasser, wo er unbedingte Aufrichtigkeit, Streben nach Vollkommenheit, Verachtung des Scheins und dergleichen predigt, nur dem modischen Aufklärungsnebel Rechnung trägt, während er selber zweifellos sehr wohl weiß, dass solche Eigenschaften im Gesellschaftsleben gar nichts zu suchen haben, wo sie nicht als hohe ethische Qualitäten, sondern als Belästigungen wirken. Die meisten seiner Maximen können auch heute noch Gültigkeit beanspruchen. Zum Beispiel: Verbirg deinen Kummer, rühme nicht zu laut dein Glück, enthülle nicht die Schwächen deiner Nebenmenschen, gib anderen Gelegenheit zu glänzen, interessiere dich für andere, wenn du willst, dass andere sich für dich interessieren. Lass jeden seine Handlungen selbst verantworten, wenn du nicht sein Vormund bist. Suche nie, jemand lächerlich zu machen. Denke daran, dass alle Menschen amüsiert sein wollen. Es fehlt sogar nicht an Feinheiten, zum Beispiel wenn davor gewarnt wird, jemandem zu versichern, dass man ihn für gutmütig oder gesund halte, denn beides werde von vielen als Beleidigung empfunden oder nichtssagende Redensarten zu gebrauchen wie, dass die Gesundheit ein schätzbares Gut, das Schlittenfahren ein kaltes Vergnügen und jeder sich selbst der Nächste sei, die Zeit schnell dahingehe und eine Ausnahme die Regel bestätige. Oder wenn empfohlen wird, alle fremden Überzeugungen zu respektieren, denn man dürfe nicht vergessen, dass das, was wir Aufklärung nennen, anderen vielleicht als Verfinsterung erscheine. Und so wird man wohl sagen dürfen, dass dieses berühmteste Buch der deutschen Aufklärung vollauf verdient, noch heute von jedermann zitiert zu werden und durchaus nicht verdient, von nahezu niemandem mehr gelesen zu werden. Casanova und Cagliostro. Neben den Illuminaten und Freimaurern gab es aber noch eine Reihe anderer geheimer Verbindungen, die einen weniger harmlosen Charakter trugen, wie zum Beispiel die Rosenkreuzer, deren wirkliche oder angebliche Mitglieder sehr einträgliche Schwindeleien betrieben. Das Zeitalter war nämlich in den breiten Schichten lange nicht so aufgeklärt, als es nach der philosophischen Publizistik den Anschein haben könnte. Die wunderbaren Erscheinungen des Magnetismus und der Elektrizität beförderten bei den Halbgebildeten keineswegs eine naturwissenschaftliche Weltanschauung, sondern weit mehr den Glauben, dass es in der Hand des glücklichen Experimentators liege, das Unmöglichste möglich zu machen. Alle Welt glaubte an die magnetischen Kuren, die vorgeblich Prophetengabe verliehen, den sogenannten Mesmerismus, mit dem Mesmer in Paris, Wien und anderwärts sehr gute Geschäfte machte. Großen Zulauf hatten auch die Wunderkuren und Teufelsaustreibungen Gassners und die Geisterbeschwörungen des Kaffeewirts Schrepfer, der durch Selbstmord endete. Die beiden prominentesten Vertreter dieses Gewerbes sind jedermann bekannt. Casanova, der als internationaler Hochstapler mindestens ebenso berühmt war wie als Frauenverführer und als Kabbalist, Astrolog und Nekromant umherziehend, Verjüngungskuren, Goldmacherei und Wahrsagerei betrieb, und Cagliostro, der alle erdenklichen Arten von Zauberkünsten und Spiegelfechtereien zu seinem Lebensunterhalt machte. Als ein Diener einmal gefragt wurde, ob der Graf wirklich 300 Jahre alt sei, antwortete er, er könne keine Auskunft geben, denn er sei erst seit 100 Jahren in seinen Diensten. Die Technik, deren sich diese Virtuosen der Gaunerei bedienten, hat in Schillers Geisterseher eine überaus packende und sachkundige Darstellung gefunden. Ihr einziges Kapital, sagt Kledowski, war ihr Glaube an die menschliche Dummheit. Und dieses Kapital trug hohe Zinsen. Swedenborg. Aber diese Zeit, in der nüchternster Rationalismus und krassester Aberglaube, dreisteste Charlatanerie und echtes Prophetentum nebeneinander liefen, hat auch den Gegenspieler Cagliostros hervorgebracht, den Seher Swedenborg, dessen Gestalt, von Mitwelt und Nachwelt gleich unverstanden und unerkannt, als ein erlauchtes Rätsel durch die Geschichte schreitet. Während der weitaus größeren Hälfte seines Lebens war sein Antlitz der profanen Wirklichkeit zugekehrt. Seine ursprünglichen Betätigungsgebiete, auf denen er Bedeutendes leistete, waren Mineralogie und Mathematik, Ingenieurkunst und Hüttentechnik, bis ihm in seinem 25. Lebensjahr plötzlich die Erleuchtung kam. Und von da an pflegte er nur noch den Verkehr mit den höchsten Wesen. Dass er außergewöhnliche okkulte Gaben besaß, ist vielfach urkundlich bezeugt. Von den Seelen Verstorbener erfuhr er Einzelheiten, die ihm unmöglich vorher bekannt sein konnten. Der Königin von Schweden teilte er Dinge mit, die niemand außer ihr wusste. Und in Gothenburg sah er den genauen Verlauf einer Feuersbrunst, die um dieselbe Stunde in Stockholm ausgebrochen war. Erst 2 Tage später trafen Augenzeugen ein, die seinen Bericht bestätigten. Ob er auch in dauerndem und vertrautem Umgang mit Engeln stand, ist natürlich unkontrollierbar. Er selbst hat es jedenfalls geglaubt. Als seine Mission betrachtete er die Vollendung der christlichen Kirche, die allgemeine und siegreiche Begründung der Wahrheit und Liebe unter den Menschen. Dies nannte er das neue himmlische und irdische Jerusalem. Trinität, Rechtfertigung und Sündenfall fasste er als bloße Allegorien. Das Jenseits sah er in seinen Visionen als eine Doublette des Diesseits, die alle Erdenverhältnisse wiederholt, nur verklärter und geistiger und unter Aufhebung der rohen Körperlichkeit, aber gleichwohl so ähnlich, dass viele Geister ihren Übergang in die andere Welt gar nicht bemerkten. Höchstwahrscheinlich aber galt ihm dieses Reich, das wir heute etwa die Astralsphäre nennen würden, nur als eine Übergangszone. Emerson nennt ihn den letzten Kirchenvater. Hingegen ist ihm Kant in seiner berühmten Satire »Träume eines Geistersehers«, die ihn noch zu seinen Lebzeiten erschienen, als Schwärmer und Erzphantasten hinstellt, nicht völlig gerecht geworden. Preußens Fäulnis vor der Reife. In dem Nachfolger Friedrichs des Großen, seinem Neffen Friedrich Wilhelm II., bestieg die Mystik, allerdings die falsche, sogar den Thron. Der neue Monarch, nicht unbegabt, aber energielos und genusssüchtig, fand bald in dem gewissenlosen Wöllner seinen Tartüff und in dem geriebenen Bischofswerder seinen Cagliostro. Dieser gewann ihn für den Rosenkreuzerorden, während jener ihn zum Obskurantismus bekehrte, unterstützt durch abenteuerliche Totenbeschwörungen, die in seinem Hause stattfanden. Bei einer von ihnen erschien, von einem Bauchredner dargestellt, der Schatten Julius Cäsars, um mit dem König persönliche Rücksprache zu nehmen. Unter dem Einfluss Wöllners erließ Friedrich Wilhelm das reaktionäre Religions- und Zensuredikt, dem sogar Kant zum Opfer fiel, in dem an ihn das Verbot erging, sich über religiöse Gegenstände öffentlich zu äußern. Die kurzsichtigen und engherzigen Maßnahmen des neuen Regimes waren so wenig zeitgemäß, dass sie nicht einmal von den ausführenden Beamten unterstützt wurden. Als der preußische Zensor in einer Schmähschrift den Schlusssatz »Wehe dem Lande, dessen Minister Esel sind« passieren ließ und darüber von Wöllner zur Rede gestellt wurde, antwortete er, »Hätte ich vielleicht drucken lassen sollen, wohl dem Lande, dessen Minister Esel sind?« Wie das bei oberflächlichen Naturen nicht selten vorkommt, verband sich in Friedrich Wilhelm mit dem Mystizismus eine starke Sinnlichkeit. Er war ein großer, stattlicher Mann von überentwickelter Vitalität. Das Volk nannte ihn den Dicken, die Zarin Katharina, weniger jovial, einen Fleischklumpen. Die frühere Frau des Kammerdieners Rietz, zur Gräfin Lichtenau erhoben, spielte an seinem Hof die Pompadour-Rolle, indem sie nicht nur als offizielle Mätresse, sondern auch als eine Art Haremsvorsteherin fungierte. Daneben war der König, obgleich mit einer hessischen Prinzessin legitim vermählt, mit zwei anderen Damen, einem Fräulein von Voss und einer Gräfin Dönhoff, linkshändig getraut. Mirabeau charakterisierte ihn in seiner Histoire secrète de la Cour de Berlin ohne jedes Wohlwollen, aber nicht unzutreffend, indem er schrieb, dass sein Wesen aus drei Grundeigenschaften zusammengesetzt sei. Falschheit gegen jedermann, die er für Gewandtheit ansehe, Eigenliebe, die sich beim geringsten Anlass verletzt glaube, und Verehrung des Goldes, die weniger Geist sei, als die Leidenschaft, es zu besitzen. Einige liebenswürdige Züge sind in diesem Porträt unterschlagen, aber im Ganzen hat die Geschichte Mirabeau recht gegeben, der den damaligen Zustand Preußens als Fäulnis vor der Reife bezeichnete und dem Staat einen raschen Niedergang prophezeite. Der Volkskaiser. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass das 18. Jahrhundert besonders zahlreiche Persönlichkeiten von Bedeutung und Eigenart auf den Thron erblickt hat. Zu diesem muss auch Joseph II. Gerechnet werden, obwohl sein populäres Bild, wie es nicht nur in Volksstücken, sondern auch in Schulbüchern noch immer zäh festgehalten wird, nichts als ein leeres, verlogenes Klischee, nach derselben Technik angefertigt wie die Glaube, Liebe, Hoffnung, Buntdrucke, die unsere Seifenschachteln schmücken. Im Bewusstsein des Halbgebildeten ist Kaiser Joseph vor allem umwoben von der strahlenden Gloriole der Toleranz. Nun hatte aber jene Toleranz des 18. Jahrhunderts, wie wir bereits dargelegt haben, ihre recht eigentümliche Seiten, die bei Kaiser Joseph ganz besonders stark hervortraten. Während sonst das Fortiter in re, suaviter in modo als Grundsatz einer klugen Regierungskunst gilt, kann man sagen, dass Joseph II. Gerade das umgekehrte Prinzip verfolgte. Die mildesten, freiheitlichsten und menschenfreundlichsten Tendenzen führte er mit unnachsichtiger Härte, Einseitigkeit und Unduldsamkeit durch. Ein starrer Doktrinarismus, verschärft durch hereditären, habsburgischen Eigensinn, war das Bestimmende in seinen Reformen, sodass er in vielen Punkten als die Verzerrung, ja Karikatur Friedrichs des Großen erscheint. Schlözer, der einflussreichste und urteilsfähigste Publizist des Zeitalters, nannte denn auch rundheraus sein System »Stuartisieren«, womit er sagen wollte, dass es in seiner Selbstherrlichkeit und Willkürlichkeit von der Regierungsweise der Stuarts im Prinzip nicht verschieden sei. Er war Demokrat und Despot in einer Person und umso mehr Despot, als er über den Auftrieb des moralischen Berechtigungsgefühls verfügte oder zu verfügen glaubte. Die Eingriffe ins Privatleben, die von der Despotie auszugehen pflegen, sind im Einzelfall oft besonders empörend, aber sie erfolgen nur launenhaft und gelegentlich. Die Unterdrückungen, die die Demokratie verübt, sind in der Regel weniger aufreizend, aber viel prinzipieller und allgemeiner. Kommt beides zusammen, so ist die Freiheit bis auf den letzten Rest verschwunden. Während der Liberalismus in England, in Frankreich, in Amerika die Forderung des dritten Standes, der Lebensausdruck des heraufkommenden Bürgertums ist, das sich seiner Macht bewusst wird, geht er in Österreich, wie Hermann Bahr in seiner bereits mehrfach erwähnten Monographie Wien mit großem Scharfblick konstatiert, der Entwicklung des Bürgertums vorher. Er ist kein Bedürfnis, er ist kein Luxus. Er wächst nicht im Lande. Er wird importiert. Er ist ein Versuch, die Grundsätze des politischen Lebens statt aus der eigenen Notwendigkeit aus fremden Büchern zu holen. Und so kehrt sich denn, wenn man Friedrich II. Und Joseph II. Etwas näher miteinander vergleicht, die traditionelle Vorstellung um. Der strenge alte Fritz erscheint als der Idealist und Ästhet, der Liberale und Individualist, während der gute Kaiser Joseph bei aller Freigeisterei keineswegs das war, was Nietzsche einen freien Geist nennt. Und bei allen seinen modernen Menschlichkeitsideen doch weit davon entfernt war, ein wirklich humanes Regime zu führen. Er hat das damalige mittelalterliche Kriminalrecht noch verschärft, das österreichische Spitzelsystem noch weiter ausgebaut und die Zensur sehr reaktionär gehandhabt. Die schrecklichen Räuber zum Beispiel waren während seiner ganzen Regierung verboten. Während der Preußenkönig den bekannten Satz aufstellte, Gazetten, wenn sie interessant sein sollen, müssen nicht geniert werden, war in Österreich von einer Pressefreiheit keine Rede und das Publikum in seinen publizistischen Bedürfnissen auf die Wiener Zeitung angewiesen, die nichts als amtliche Nachrichten und von oben inspirierte Artikel brachte. Nur über den Kaiser selber durfte man reden und schreiben, was man wollte. In Österreich pflegen sich ja zumeist die ernsten geistigen Zeitströmungen in Form einer seichten, nutrierten Mode zu äußern. Und so hat denn auch Kaiser Joseph die zeitgemäßen Tendenzen, die sich in Friedrich dem Großen am glänzendsten verkörperten, den Absolutismus zum Besten des Volkes, die Realpolitik, den Zentralismus, die Germanisierung, die uniforme Behandlung aller Staatsbürger entschieden übertrieben. Besonders an Zentralismus, diese für Österreich so verhängnisvolle Idee, hat viel Unheil gestiftet. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Zentralisation aller Verwaltungsgebiete in einem aus mehreren Nationen gebildeten Reichskörper ein Unding ist. Ja, es ist sogar die Frage, ob sie nicht überhaupt für jedes, auch das homogenste Staatswesen, große Nachteile bringt. Das Beispiel Frankreichs, wo die Zentralisierungswut zu allen Zeiten und unter allen Regierungen grenzenlos war, kann jedenfalls als Gegeninstanz gelten. Die josephinische Zwangsaufklärung. Als man Friedrich dem Großen den Tod Maria Theresias mitteilte, war sein erstes Wort, voilà, un nouvel ordre des choses. Die Neuordnung erstreckte sich auf fast alle Gebiete. Die Adeligen wurden vor dem Gesetz den Bürgerlichen gleichgestellt. Das spanische Zeremoniell wurde ebenso abgeschafft wie die spanische Hoftracht. Der Kaiser trug auch bei den feierlichsten Anlässen niemals etwas anderes als die einfache Felduniform, sogar ohne Ordensstern, auf Reisen mit Vorliebe das Wärterkostüm, das selbst in den konservativeren Bürgerkreisen noch verpönt war. Alle Prozessionen und Wallfahrten wurden verboten, die Feiertage erheblich vermindert, die Brüderschaften aufgehoben, die Klöster und Kirchengüter säkularisiert. Diese katastrophalen Eingriffe veranlassten den Papst zu dem sensationellen Schritt, persönlich nach Wien zu kommen, wo er vom Kaiser ehrfurchtsvoll empfangen wurde, aber nichts erreichte. Um für die ausgebreitete Fürsorgetätigkeit des Klerus einen Ersatz zu schaffen, wurden aus dem Erlös des veräußerten Kirchenbesitzes staatliche Krankenhäuser, Armenhäuser und Findelhäuser errichtet, die aber keinen sehr guten Ruf genossen. Die Universitäten wurden aller ihrer Sonderrechte beraubt und vollkommen verstaatlicht, sehr zu ihrem Nachteil, denn die neue Unterrichtsordnung machte sie aus wissenschaftlichen Forschungsinstituten zu bloßen Vorbereitungsanstalten für künftige Beamte. Es wurden nur jene Fächer gelehrt, die hierfür in Betracht kamen, und von elend bezahlten Professoren. Viel geschah hingegen für die Volksschulen, deren Zahl und Qualität beträchtlich gesteigert wurde. Aber auch hier herrschte das mechanische Reglement der josephinischen Zwangsaufklärung. Die Einteilung der Lektionen war so genau vorherbestimmt, dass man in Wien in jeder Minute wusste, welche Seite des Lehrbuchs jetzt von den Schulkindern der ganzen Monarchie gelesen werde. Gerechter Gott, klagt Mirabeau, der hierüber berichtet, sogar die Seelen wollen sie in Uniformen stecken. Das ist der Gipfel des Despotismus. Sollte eben von heute auf morgen und ohne, dass man sie gefragt hätte, eine klerikale Bevölkerung in eine liberale, eine bäuerliche und kleinbürgerliche Gesellschaft in eine bürokratische verwandelt werden. Am allerunangebrachtesten aber waren, wie gesagt, die Versuche, diese bunte Erbmasse von deutschen, ungarischen, polnischen, tschechoslowakischen, serbokroatischen, ruthenischen, rumänischen und italienischen Länderfetzen, die, wenn überhaupt, nur als Föderativstaat lebensfähig war, zu einem Einheitsstaat zusammenzuschweißen. Die deutsche Sprache, dekretierte der Kaiser, ist die Universalsprache meines Reiches. Sie wurde in allen Schulen und Ämtern der Monarchie zum obligaten Verständigungsmittel erhoben. Diese zwangsweise Germanisierung, die sich auf alle Länder mit Ausnahme Belgiens und der Lombardei erstreckte, verfolgte keineswegs nationalistische, sondern bloß zentralistische Ziele, da der Kaiser dem Zuge der Zeit folgend kosmopolitisch orientiert war, erregte aber nichtsdestoweniger überall die größte Erbitterung. Denselben Absichten diente die Aufhebung aller Kooperationen und Zünfte, ständischen Privilegien und provinziellen Sonderrechte und überhaupt jeglicher Selbstverwaltung. Auch der Kirche, die er nach anglikanischem oder gallikanischem Muster zu reformieren wünschte, war der Kaiser nur wegen ihrer Autonomie feindlich gesinnt. Er war nicht bigott wie seine Mutter, die von jedem Untertan, sogar von Kaunitz, den Beichtzettel verlangte, aber doch gut katholisch. Seine antiklerikalen Maßregeln, die ihn am populärsten und verhasstesten gemacht haben, entsprangen wiederum nur seiner Zentralisationssucht, seiner Staats- oder vielmehr Selbstvergötterung. Die Geistlichen sollten nur noch Standesbeamte sein, als ob die Seelsorge eine Abart der Forstpflege oder des Postdienstes wäre. Lieber Sebastian, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ich kenne Friedell jetzt seit ein paar Jahren. Eigentlich, weil jemand, die auch schon zu Gast war hier in der Sendung damals, die Pauline ihn mir mal empfohlen hat. Und erst die habe ich erfahren, dass sie ihn gar nicht gelesen hatte. Ich habe ihn dann mal in die Finger bekommen und gelesen und bin dann auch daran hängen geblieben. Gerade weil er so unverschämt perspektivisch rangeht, sich so unverschämt da einbringt, was für mich als in der Tat als von ihm oft gescholtenem Historiker, Zunfthistoriker sozusagen, ein gleichermaßen spannend wie herausfordernd ist. So ein ganz eigener Wurf der Neuzeit, den er da entwickelt, an dem man sich ein bisschen reiben kann vielleicht auch. Der Abschnitt, den du gelesen hast, beschäftigt sich mit deinem Spezialgebiet, dem 18. Jahrhundert. Wie würdest du Friedells Bild dieses Zeitraums beurteilen als Zunfthistoriker? Friedell weist hier schon auf ein interessantes Spannungsfeld hin, was, denke ich, in der Aufklärung ganz, ganz stark enthalten ist in verschiedener Hinsicht. Er nennt es auf der einen Seite Rationalismus gegen Aberglaube und auf der anderen Seite wundert er sich hier ja auch ein bisschen mit seinem Leser über diese harte Durchsetzung von dem, was als richtig erachtet wird. Und da hat er, glaube ich, schon einen Kern getroffen. Also heute denkt man Aufklärung, das ist Vernunft und Fortschritt und irgendwie die Grundlage unserer Zivilisation und vergisst darüber, dass es eben auch dazu gehört, wenn man einmal erkannt hat, was der richtige, was der anscheinend einzig richtige Weg ist, dann kommt es eben auch gerne zu einer sehr kompromisslosen Durchsetzung dieses Weges. Da hat er auf jeden Fall den Finger auf einer zentralen Spannung. Die Aufklärung im Verständnis eines Joseph II. War ja eben auch nicht, so wie es dann später bei der Französischen Revolution im Mittelpunkt gestanden ist, die Mitbestimmung, das Mitbestimmungsrecht fürs Bürgertum, sondern es war die Toleranz, also die Akzeptanz von Gegenstandpunkten, was ja noch nicht heißt, dass man ihnen auch Gewicht gibt. Also Toleranz als Akzeptanz zu verstehen, ist etwas sehr Modernes. Also wenn man alte Toleranzedikte sich anschaut, da geht es eben darum, jemand anders zu tolerieren. Also wenn man sich ein Beispiel in den Augsburger Religionsfrieden anschaut, da geht es nicht darum, die andere Konfession zu akzeptieren, anzuerkennen. Es geht darum, sich nicht mehr gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und jemanden nicht dafür umzubringen, dass er einer anderen Konfession angeht. Also ist eben, Akzeptanz ist viel mehr als Toleranz und das schwingt hier auch ganz stark mit. Also es geht darum, einen Umgang miteinander zu finden, aber nicht unbedingt den anderen zu respektieren. Würdest du ihm bei der Beurteilung von Joseph II., wo er schreibt, dass der eigentlich in allen seinen Zielen gescheitert ist, eben aus dieser Abgehobenheit und der von oben verordneten Toleranz, würdest du ihm da recht geben? Ich glaube, er überzeichnet natürlich an Stellen, vor allem in dieser Gegenüberstellung gegenüber Friedrich dem Großen. Sicher, man kann das so sehen. Ich bin jetzt kein Experte für Josef II., aber letztlich könnte man sagen, dass er zu viel zu schnell will, aber das ist natürlich ein Blick aus einer sehr komfortablen Rückschau heraus. Josef II. Ist zweifellos jemand, der sehr gezielt und sehr aktiv versucht, sozusagen den eigenen Hof zu kehren. Und dass das keine, wie soll ich sagen, keine simple Erfolgsgeschichte ist, ist jetzt auch nicht die überraschendste aller Erkenntnisse. Naja, de facto wurden auch ganz viele seiner Edikte und Beschlüsse eigentlich entweder gar nicht umgesetzt oder relativ bald nach seinem Tod aufgeweicht oder ganz zurückgenommen. Ja, es hat sich, glaube ich, in der Herangehensweise verändert sich einiges. Ich glaube, ich finde sein Urteil gegenüber Maria Theresia sehr hart, dass er sozusagen diesen Schnitt so hart zieht und sagt, also Josef versucht dann plötzlich, wo vorher gar keine Bewegung drin war, so ungefähr erscheint das ja hier, plötzlich versucht er alles neu und anders zu machen, das geht so auch nicht auf. Da würdest du ihm nicht zustimmen? Da würde ich keinen so harten Schnitt sehen. Ja, er stellt sie und ihn natürlich gegenüber Friedrich II., der ja nun sein ganz großes Ideal war, nicht nur dieser Epoche. Ich meine, das ist natürlich eine klassische Gegenüberstellung. Friedrich II. Auf der einen Seite und Maria Theresia auf der anderen Seite, die sich innerhalb dieses Heiligen Römischen Reiches auf einmal bekriegen. Und es sind ja auch so klassische Antagonisten, die man gerne gegenüberstellt. Vielleicht fällt er da ein bisschen auch in die Falle dieses gerne aufgebauschten Dualismus irgendwo. Natürlich sind es Gegner. Natürlich haben wir diese ganz erstaunliche Aufstiegsgeschichte Preußens, die sich gerne in diesen Konflikt auch nochmal abbilden lässt. Aber ich würde sie nicht als Antipoden irgendeiner ganz grundlegenden Staatsauffassung oder so etwas ansehen. Das ging mir zu weit. Was ich an dem vorgelesenen Stück noch sehr schön finde, ist diese Spannung, die er nennt, ja, Rationalismus, Aberglaube, die Illuminaten, Geheimgesellschaften. Und da, glaube ich, greift er, da ist es ganz spannend, er greift relativ kurz. Fangen wir mal bei Knigge an. Also er hat einerseits die Illuminaten irgendwie als obskurantistische politische Umstürzerbewegung, das ist ein sehr altes Bild von ihnen. Und Knigge ist irgendwie auch dabei, aber schreibt ansonsten einen Umgang mit Menschen. Dass Knigge eigentlich der Architekt der Illuminaten in dieser großen, einflussreichen Position ist, erwähnt er nicht, weiß er vielleicht auch nicht. Es gibt eine Zäsur in dieser ganz breiten freimaurerischen Bewegung, wenn man so will, das klingt so zielgerichtet, das trifft es eigentlich nicht ganz, aber den sehr verbreiteten Logenstrukturen, die dazu führt, dass sich sehr viele teilweise auch bekannte Persönlichkeiten nicht mehr wohlfühlen in den, sagen wir mal, konventionelleren Logen. Vieles von den etwas exzentrischeren, esoterischen Traditionen finden nicht mehr in der Form statt, nach dem Konvent von Wilhelmsbad 1784. Und Knigge ist derjenige, der erstens aus einem ursprünglich von Weishaupt als so einem universitären Weisheitsclub gegründeten Orden einen sehr elitären, auf freimaurischen Basis bestehenden Gesellschaft aufbaut, in der er ganz gezielt versucht, einflussreiche oder bekannte Persönlichkeiten zu ziehen und das auch mit großem Erfolg tut. Also die halbe deutsche Geistesgeschichte in der Zeit findet sich da zusammen, sei es auch Goethe oder so etwas, der sich darin bewegt. Und das Politische ist eigentlich, spielt sich das so ein utopisches Spielen mit der Politik in einer Zeit, wo man in einer noch sehr festgefügten Gesellschaft das sonst schwierig ausleben kann. Also sozusagen, dass Politik, man spricht in Freimaurerlogen, da gibt es ein Verbot, man darf nicht über politische Themen sprechen und hier darf man es eben, aber es ist ein Spielen mit dem Ganzen. Und dieser Konflikt, der mit staatlichen Strukturen, mit Herrschern, was Friedel hier auch im Jesuitenorden anspricht, das ist eigentlich, läuft auf derselben Ebene. Man hat eine Gruppierung, die man nicht kontrollieren kann, die vielleicht noch ein Eid leistet, was ganz schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, da hat man keinen Finger drauf. Das ist bei den Jesuiten so, weil sie einem Papst in Rom in erster Linie gehorsam schuldig sind, und bei den Geheimgesellschaften ist es einfach so, dass sie sehr eng und abgeschlossen wirken und man Angst, es ist mehr die Angst davor, dass das von dort aus irgendwelche umstürzlerischen Gedanken ausgehen könnten. Und bei den Illuminaten werden in dem Moment wirklich verboten und zerschlagen, auch wenn sie natürlich so ein bisschen weiter existieren, als einfach Mitglieder des Illuminatenordens Dinge ausplaudern, Staatsgeheimnisse ausplaudern an einer Stelle. Es ist keine gezielte Agitation, die von dem Ding ausgehen würde. Also die Illuminaten waren eigentlich auf dem besten Weg, sozusagen eine zeitgemäß reformierte Freimaurerbewegung zu werden, und wurden halt ob ihres starken politischen Anspruchs zerschlagen. Na, die waren das eigentlich schon. Also sie waren eine Sonderform der Freimaurerei, wenn man so will. Eben ein elitärer Club über die vielen Grenzen hinaus, das ist ein anderer Punkt, wo das immer hakt. Also wir haben dieses Kosmopolitische ganz stark da drin, weil sie sich nicht also an Ländergrenzen gebunden fühlen, korrespondieren frei miteinander, besuchen einander, also was macht man da? Die machen Rituale zusammen, essen zusammen, reden miteinander. Das ist das Zentrale, was sie eigentlich tun. Und es ist gerade das Kosmopolitische, es gibt in der Zeit auch ganz klare Aussagen, wo es heißt, wer ein Kosmopolit kann kein guter Staatsbürger sein, weil ihm das Patriotische abgesprochen wird. Aber dass sie, also sie waren letztlich, kann man sie als Teil dieses, sie waren, hatten einige Besonderheiten und sie wurden nicht anerkannt von anderen Logen, aber letztlich würde ich sie mal unter Freimaurerei subsumieren in der Zeit. Knigge zerstreitet sich dann natürlich mit Weißhaupt später, und Knigge ist ja überhaupt ein streitbarer Kopf, und der auch Zeit seines Lebens irgendwie sucht und immer aneckt und wieder irgendetwas Neues sucht, sich mit sehr spitzer Zunge über diejenigen, mit denen er sich überworfen hat, äußert. Und ich würde auf jeden Fall Friedels Urteil über Knigge und vor allem über den Umgang mit Menschen hier auch nochmal stark machen wollen. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Da gilt bis heute exakt das, was Friedel sagt. Es ist eben kein Benimmbuch, sondern es ist ein Buch von guten Ratschlägen, die aber sehr praktisch orientiert gedacht sind. Also so ein bisschen, ich bin jetzt alt und ich weiß, wie der Hase läuft, und euch kann ich das mal mitgeben. Und das ist nicht ohne Humor, nicht ohne Scharfzüngigkeit. Knigge hat kein Regelwerk aufgestellt, sondern eher einen Leitfaden, wie man sich so durchlavieren kann beim Vorhandensein natürlich strikter Regeln, die er dadurch, dass er sie beobachtet, dadurch, dass er sie eher beobachtet, stellt er sie natürlich auch zusammen. Also insofern ist da schon etwas dran. Man kann dann natürlich Benimmregeln ableiten, aber sein Ansatz ist eben überhaupt nicht, dass das so ist, dass man das so macht, weil es sich so gehört, sondern im Gegenteil, wie muss man sich verhalten, um gut durchzukommen. Zurück zu Friedel. Was fasziniert dich an seinem Gedankengebäude? Grundsätzlich ist jetzt sozusagen der Ansatz zu sagen, wir lesen Geschichte ohnehin immer aus unserer Zeit heraus und machen Sinn sozusagen aus dem, was wir vorfinden, ja nicht so weit hergeholt. Er tut das eben sehr pointiert und an manchen Stellen unwahrscheinlich treffend. Ich glaube, mein Lieblingssatz von ihm der finde ich wie eine Einsatzzusammenfassung der frühen Neuzeit stehen kann, ist, sie suchten den Stein der Weisen und fanden etwas ungleich Wertvolleres, die Kartoffel. Das ist so eine Zuspitzung, wo ich sagen würde, auf irgendeinem, ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich nur ein, wie soll ich sagen, hilft mir nichts, um irgendetwas Partikulares zu analysieren, aber es macht mal einen, es eröffnet mir irgendwie Perspektiven, auf Zusammenhänge, wenn man einfach mal auch mit dem zwinkernden Augen anstellen, Dinge hervorhebt, andere weglässt. Diese Art, sich schamlos Dinge herauszupicken, in den Vordergrund zu stellen und als charakteristisch für eine Epoche herauszustellen, dann kann man dem dann oft herrlich widersprechen und manchmal fühlt man sich regelrecht angegriffen bei dem, was er es tut, wie er es tut. Aber es regt einfach immer zum Denken an. Und ich würde überhaupt nicht, ich würde ihn da keinesfalls als Vorbild für eine wissenschaftliche Geschichtsschreibung nehmen, aber als etwas, was es sehr schön ist, nämlich eine Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und insofern finde ich ihn eben auch ideal geeignet für dieses Programm hier. Er lädt dazu ein, sich selber mal Gedanken zu machen, was man in der Geschichte vielleicht finden kann, was das für einen bedeutet oder wie es einem vielleicht auch einfach nur hilft, die Gegenwart in anderen mit anderen Augen zu sehen und vielleicht auch das, was Geschichte eben gerne kann, immer wieder darauf hinzuweisen, dass weniges so festgefügt und unveränderlich ist und sein muss, wie man vielleicht manchmal glaubt. Wie geht's dir mit diesem Idealbild des Genies, das bei Friedel sehr im Zentrum steht? Ja, damit habe ich im Grundsatz komme ich damit sehr schlecht klar. Es ist nicht nur immer eine extreme Verkürzung, eine seltsame, sozusagen in Richtung Heldenverehrung weisende Übersteigerung, der irgendwie auch niemand gerecht werden kann, wo man auch oft nicht mehr hinterschauen kann. Ich habe ein, zwei Sachen über Friedel gelesen und fand es dann grauenvoll zu sehen, dass manche Autoren anfingen mit dem, was sie glaubten, von Friedel verstanden zu haben, irgendwie als Genie betrachten zu wollen. Das wird nicht nur gerne schmalzig, sondern steht wirklich einer Erkenntnis im Wege oftmals. Dass das trotzdem eben bei Friedel manches Mal dazu führt, also dass das eben spannende Verdichtungen hervorbringt bei jemandem, der schreibt wie Friedel, ist ein schöner Nebeneffekt, aber im Grundsatz bin ich da sehr skeptisch. Du verzeihst ihm aber das ob der Fülle anderer Kleinodien. Ich bin es weniger gewohnt zu richten, als Friedel das vielleicht stetig tut oder sich auch aufgefordert fühlt, das zu tun. Deswegen brauche ich ihm das nicht zu verzeihen. Also ich lese die Kulturgeschichte der Neuzeit auch nicht als Handbuch, um Faktenwissen zu erlangen, sondern um meine eigene Auseinandersetzung mit der Geschichte, vielleicht auch eher meine persönliche, irgendwo zu befördern und auch einen Spiegel zu bekommen, einen sehr schönen Spiegel, wie man Dinge auch betrachten kann, wie man sich einbringen kann, so etwas. Und weil es einfach Spaß macht. Ich finde es sehr spannend, dass er mehrfach in diesem Abschnitt mehrfach von den Halbgebildeten, etwas verächtlich von den Halbgebildeten spricht. Und auch so dieses Aufmachen sagt, es ist viel mehr Aberglaube und viel weniger naturwissenschaftliche Weltanschauung, wie er sagt, vorhanden, als man vielleicht glauben würde. Also er stolpert ein bisschen da selber drüber, über diesen Rationalismus, indem er das erstmal abtut als Aberglaube und als unvereinbar darstellt und, glaube ich, unterschätzt, wie sehr das Hand in Hand geht, auch teilweise in denselben Personen. Eines ist, also eben, wir haben, er schreibt es ja selber bei verschiedenen, bei Swedenborg, das ist jetzt nochmal die ganz religiöse Schiene und auch die ausdrücklich religiöse Schiene, aber da hat er erhebt ihn hervor und sagt, er ist ja eigentlich auf naturwissenschaftlichen Feldern und Ingenieurskunstfeldern. Das hat man sehr oft, auch bei ihm, die von ihm so gescholtenen Rosenkreuzer. Man hat sehr oft das Selbstverständnis, zu forschen. Also es ist ein was können wir alles wissen und wie können wir diese Komplexe durchdringen und wie können wir den Bereich des von Menschen Erfahrbaren ausweiten in diesem ganzen Fortschrittsglauben der Aufklärung, der ja kein technischer in erster Linie ist. Also die Aufklärung ist einerseits sehr naturwissenschaftlich, aber es ist, aber wenn von Aufklärern Fortschritt gedacht wird oder Optimierbarkeit gedacht wird, dann ist es oft, hat es oft sehr viel mehr mit Moral, Bildung vor allem und gesellschaftlichen Strukturen, also überhaupt mit Strukturen zu tun, wo kann man Hand anlegen. Aber dass er diesen, ich glaube, es ist, er macht einen, also er macht ihn nicht auf, der ist sehr verbreitet, diese harte Gegenüberstellung von Rationalismus und Aberglaube. Und vielleicht haben wir auch einfach nur der Romantik zu sehr geglaubt, wie rationalistisch die Aufklärung wirklich war. Es ist immer eine größere Bandbreite. Vielleicht wäre es auch da so ein Fall, wo eine Verkürzung eines Friedels auf einzelne Personen und einzelne Gedanken auch einfach zu kurz greift. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Sebastian Meurer. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 9.12.2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.